Der Text wurde am Tag der Landtagswahlen veröffentlicht, die Überschrift »Mama wählt nicht«. Ich bekam daraufhin Zuschriften, die mich froh machten. Einerseits von Menschen aus dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Menschen, die sich abgebildet fühlten. Andererseits von Menschen aus meinem neuen Milieu, die mir schrieben, dass sie beim Lesen etwas verstanden hätten. Ich dachte wirklich, meine Worte könnten gegen die Pauschalisierungen helfen. Von Arbeitslosen, von Armen, von Menschen, die nicht wählen. Heute denke ich, dass es ein guter Text war, aber mit einer idiotischen Haltung. Indem ich meine Familie erklärte, unseren Einzelfall, wollte ich ein Vorurteil aufheben. In Wirklichkeit habe ich meine Eltern und mich durch diesen Text klein gemacht. Ich habe mich denen unterworfen, die einen Augenzeugenbericht benötigen, um wirklich glauben zu können, dass Menschen ohne Arbeit keine Idioten sind. Die Leute, die sich eine Klasse, ein Milieu erst erklären lassen müssen, führen damit immer auch ihre eigene Überlegenheit vor. Die normalen Leute zeigen, dass sie sich mit solchen Menschen noch nie auseinandersetzen mussten und erheben sich dadurch über sie. Vielleicht noch nicht einmal mit Absicht. Aber sie tun es, und mit meinem Text habe ich ihnen dabei geholfen, sich ihrer Erhabenheit zu vergewissern.